Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Woher bitteschön soll ich jedes Jahr wissen, wann ich Geburtstag habe? Nur eine von vielen Fragen, auf die es erst eine brauchbare Antwort gibt, seitdem der Mensch einen funktionierenden Kalender hat. Bis es soweit war, sollte einige Zeit vergehen. Die historischen Zeugnisse sind reichlich widersprüchlich. Aber nach allem, was wir heute wissen, muss im alten Rom ein ziemliches Chaos geherrscht haben, was die Zeitrechnung angeht. Denn erstens gab es im Römischen Reich mehrere lokale Kalender. Und zweitens wurden die Jahre nicht numerisch erfasst, also hintereinander gezählt, sondern nach den jeweiligen Konsuln benannt. Für unsere heutigen Verhältnisse würde das bedeuten, dass einer nicht etwa am 16. Oktober 1957 geboren ist, sondern im ersten Jahr der dritten Kanzlerschaft Konrad Adenauers oder im letzten seiner zweiten Amtszeit. Sehr verwirrend. Hinzu kam, dass ein römischer Bürger die Tage eines Monats rückwärts zählte. Nach dieser Methode würde heute der 25. Januar, siebter Tag vor dem 1. Februar, heißen. Trotz dieses Durcheinanders stammt unser Fremdwort Kalender aus dem Lateinischen. Eine erste Erklärung dafür kommt von Winfried Görke. Der Karlsruher Informatikprofessor ist Kalenderforscher. In der Römischen Republik schon wurden Kalendermacher eingesetzt. Eigentlich der Pontifex Maximus war der Kalenderbeauftragte, der dafür zu sorgen hatte, dass der Ablauf der Zeit für alle verkündet wurde und eingehalten wurde. Da richten sich ja auch Markttage und so etwas danach. Das war ja sehr wichtig, dass man zusammenkommt, um Geschäfte zu veranstalten. Der Pontifex Maximus, wörtlich übersetzt oberster Brückenbauer, war der Meister aller sakralen Angelegenheiten der Römischen Republik. Man kann sich leicht vorstellen, dass durch die merkwürdige Zeitbestimmung in Rom bald keiner mehr so genau wusste, wann religiöse Feste gefeiert wurden. Und davon hatten die Römer reichlich. Also musste eine Autorität am Monatsanfang öffentlich verkünden, was die nächsten Wochen zu geschehen hatte. Ankündigen oder ausrufen heißt auf Lateinisch calare. Der erste Monatstag hieß calendae. Kalendarium war auch die Bezeichnung für das Schuldbuch eines Kaufmanns, in das er eintrug, wer ihm am ersten Geld zurückzahlen musste. Doch warum wurde Kalendai, der erste, öffentlich verkündet? Die waren ja alle illiterat. Also Lesen und Schreiben ist ja eine Eigenschaft, die nur ganz wenige in jeder Gesellschaft beherrschten. Normalerweise hat ja eine Verwaltung, wie wir das heute ja auch erleben mit unserer Regierung, mit sich selbst zu tun und organisiert erstmal das, was es für richtig hält für den Ablauf der nächsten Jahre. Und das muss ja dem Volk bekannt gegeben werden. Infolgedessen muss der Zeitablauf, insbesondere also solche Daten, angekündigt werden. Und das sind die Kalender ursprünglich gewesen, die Beginndaten des neuen Monats, die ausgerufen werden mussten. Die Römer waren allerdings nicht die ersten Kalendermacher. Bereits im 4. Jahrtausend vor Christus hatten sich Wissenschaftler darüber den Kopf zerbrochen, wie die Zeit zu ordnen sei. Das geschah im Zweistromland, heutiges irakisches Staatsgebiet, wo sich babylonisch-sumerische Astrologen und Mathematiker an die Arbeit machten. Dahinter stand ein praktisches Interesse, so Winfried Görke. Weil der Mensch sein Leben irgendwie organisieren muss. Wir haben ja unterschiedliche Jahreszeiten, das ist besonders hier in unseren nördlichen Breiten wichtig, und müssen uns auf den Rhythmus der Natur mit Wachstum, Saat und Ernte einrichten, jedenfalls in den frühen Zeiten. Und deswegen hat der Mensch sehr bald herausgefunden, dass es wichtig ist, sich über den Zeitablauf Gedanken zu machen. Die Ursprünge des Kalenders liegen also nicht nur in mathematischer oder astronomischer Wissbegierde. Vielmehr sind Zeitberechnungen ein Erfordernis des Überlebenskampfes und von daher eine der ersten kulturellen Leistungen der Menschheit. Denn ohne halbwegs genaue Berechnung kann beispielsweise ein Bauer nicht wissen, wann er aussäen muss. Wenn der Mensch nicht weiß, wann die kältere Jahreszeit kommt, kann er sich nicht darauf vorbereiten. Ergänzend spielte die Organisation des Staates und des Gemeinwesens eine nicht geringe Rolle. Denn Zeitbestimmung ist auch eine Form von Machtausübung, so Winfried Görke. Es ist auch nicht von heute auf morgen entstanden, sondern es ist eine ganz langsame, kontinuierliche Entwicklung, die sich über Jahrhunderte abspielt. Man muss wissen, dass die frühen Gesellschaften sich ja dann organisiert haben in Verwaltungsbereiche, wo also Beamte oder Angestellte des Herrschers dafür zuständig waren, den Tagesablauf zu regeln. Man wollte dann Feste für die Gesellschaft machen und schon ist die Frage, wann und wie man das abzählt, von Wichtigkeit. Das führt dazu, dass wir aus allen Kulturen und Völkern unseres Planeten Zeugnisse über die Konstruktion von Kalendern besitzen. Doch es ging nicht nur um die Landwirtschaft, wie Professor Dieter B. Herrmann erzählt. Der Astrophysiker und Wissenschaftshistoriker war lange Zeit Direktor der Archenholz-Sternwarte in Berlin-Treptow. Der vordergründige wirtschaftliche Aspekt ist sicher dabei sehr wesentlich gewesen. Aber natürlich ist das immer verbunden mit religiösen Kulthandlungen. Das haben wir ja heute noch, Erntedankfest oder bei den Peruanern diese Feste, wenn eben die Sommersonnenwende kommt oder die Wintersonnenwende oder die Tag- und Nachtgleichen, das wird ja auch kultisch gefeiert, weil man da eben den Göttern oder dem Gott eben seinen Dank abstattet. Für uns ist es selbstverständlich, dass wir am 31. Dezember das Ende eines Jahres feiern und am nächsten Tag ein neues beginnt. Das beruht auf Übereinkünften. Astronomisch betrachtet ist das allerdings nicht richtig, wie Dieter B. Herrmann erläutert. Das Jahr definiert man in der Astronomie als den Durchgang der Sonne durch einen ganz bestimmten Punkt am Himmel bis zum nächstfolgenden Durchgang der Sonne wieder durch diesen Punkt am Himmel. Und zwar ist hier jetzt gemeint, dass die Sonne sich ja scheinbar im Laufe eines Jahres um das ganze Himmelsgewölbe herumdreht. Scheinbar muss ich deshalb sagen, weil natürlich in Wirklichkeit sich die Erde um die Sonne bewegt. Und deshalb erscheint uns die Sonne sozusagen unter den Sternen durchzuwandern, durch den sogenannten Tierkreis. Und wenn sie dann wieder am selben Punkt angekommen ist, dann ist ein Jahr vergangen. Ein astronomisches Jahr beginnt und endet mit dem Frühlingspunkt, auch Äquinoctium oder Tag- und Nachtgleiche genannt, die zwischen dem 19. und dem 22. März variiert. Nach einem halben Jahr wiederholt sich diese Konstellation im September, dem Herbstanfang. Die meisten anderen Vorgänge in der Natur, so Winfried Görke, sind nicht berechenbar und ändern sich von Jahr zu Jahr. Die erste Schneeschmelze, der heißeste oder kälteste Tag des Jahres. Das Äquinoctium war jedoch bereits in der Antike sehr gut zu ermitteln. Die Tag- und Nachtgleiche ist astronomisch sehr gut bestimmbar, weil es einfache Messinstrumente gibt, die in der Antike schon erfunden waren, die also festlegen durch die Schattenbildung, wann die Sonne sozusagen den Äquator überquert. Da konnte man sehr genau festlegen, wann das wieder passiert. Und natürlich hat man gemerkt, nach einem halben Jahr, das ist ja Frühlings- und Herbsttag- und Nachtgleiche, und dann natürlich immer wieder rhythmisch nach einem Jahr. Das ist also relativ leicht zu bestimmen. Für einige Völker und Nationen ist die Frühlingstag- und Nachtgleiche heute noch der Beginn eines neuen Jahres. Zum Beispiel bei den Kurden oder im Iran. Wir lassen unseren Kalender mit dem Monat Januar beginnen. Das wiederum geht zurück auf die altrömische Zeit, in der man sich geeinigt hatte, den Jahresbeginn Januarius zu nennen. Nach Janus, dem Schutzgott der Türen und Eingänge. Es gab jedoch auch Kalendersysteme, die in weitaus größeren Zusammenhängen rechneten. Spätestens seit der Jahrtausendwende dürfte hier die Maya-Zeitrechnung die bekannteste sein, da sich an sie zum Teil sehr abstruse Weltuntergangsprophezeiungen knüpften. Wissenschaftlich gesehen ist er einer der präzisesten Kalender, so Dieter B. Herrmann. Also der ist natürlich ganz anders aufgebaut als unsere Kalender. Da spielt also die Venus noch eine Rolle dabei und andere Gestirne. Aber er gilt als sehr genau und er arbeitet mit sehr großen Perioden. was die Esoteriker nun gemacht haben, die haben dann ausgerechnet, wann eine dieser großen Perioden zu Ende ist. Und dann haben sie sozusagen das esoterische Gedankengut der Mayas mit übernommen, dass dann eben der Weltuntergang kommt oder irgendwas anderes Schreckliches. Solche Langzeitberechnungen wie die der Maya oder Azteken finden sich beispielsweise auch in Asien und Afrika. Sie waren immer verbunden mit spirituellen Vorstellungen von einem Weltende oder dem Beginn eines neuen Zeitalters. So faszinierend diese Systeme sind, mit wissenschaftlicher Zeitberechnung haben sie nichts gemein. Grundsätzlich kann man drei große Kalendertypen unterscheiden. Da ist zunächst die solare Methode, wie sie Professor Hermann beschreibt. Eine weitere Variante der Zeiteinteilung ist der Lunar- oder Mondkalender. Er richtet sich nach der Phase zwischen zwei Neumonden. Das sind 29,53059 Tage. Ein Jahr besteht hier ebenfalls aus 12 Monaten. Es hat im Lunarkalender jedoch nur 354 Tage. Eine weitere Form ist der Lunisolarkalender. Was das ist, erklärt Winfried Görke. Einer, der Sonne und Mond in Verbindung setzt zur Zeitzählung. Man kann reine Solarkalender haben. Das ist also der persische Kalender zum Beispiel, der iranische heute, der natürlich Ostern und so etwas nicht kennt und der sich auf den astronomischen Lauf der Sonne bezieht. Und es kann reine Mondkalender geben, die sich auf Aufgang und Untergang des Mondes beziehen. Und es kann Kalender geben, die sich auf beides beziehen. Der wesentliche Grund, warum das so sein muss, ist, dass das Mondjahr, wenn man 12 Mondmonate rechnete, wesentlich kürzer ist als das Sonnenjahr, nämlich nur 354 Tage. Und dass damit eine Diskrepanz von 11 Tagen jedes Jahr auftritt, die sehr schnell zu großen Abweichungen führt, sodass ja die islamischen Feste, wie man sehen kann, sehr schnell durch alle Jahreszeiten wandern. Doch wie kam es zu unserem heutigen Kalender? Um das zu verstehen, muss man noch einmal in das alte Rom zurückgehen. Die Römer verwendeten einen lunisolaren Kalender. Das bedeutet, es wurde ein Schaltmonat mit Namen Mercedonius eingeführt, um so eine Übereinstimmung mit den beobachtbaren Naturvorgängen wie der Tag- und Nachtgleiche zu erreichen. Um die Verwirrung komplett zu machen, wurde alle zwei Jahre ein weiterer Tag einfach dazugekoppelt. Ursprünglich scheint es so gewesen zu sein, dass das altrömische Jahr nur 10 Monate unterschiedlicher Länge umfasste. Die antiken römischen Schriften dokumentieren mehrere Versuche, die Zeitrechnung zu reformieren und zu standardisieren. Sie konnten sich allesamt nicht durchsetzen. Jedes Jahr aufs Neue mussten die Priester bestimmen, wann die Götterfeste zu feiern waren und den richtigen Zeitpunkt für die Aussaat benennen. Die grundlegende Reform wurde dann 46 vor Christus von Julius Caesar auf den Weg gebracht. Der hatte in Ägypten ein wesentlich effektiveres System kennengelernt und unter anderem den Astronomen Sosigenes mit der Reform des altrömischen Kalenders beauftragt. Julius Caesar und sein Astronomenteam machten aus dem altrömischen kombinierten Mond- und Sonnenkalender einen reinen Solarkalender mit 12 Monaten. Deren Namen wurden zunächst beibehalten, obwohl Oktober nicht mehr der 8. und November nicht mehr der 9. Monat war. Von den Babyloniern übernahm man die bis heute gültige Anzahl der Wochentage. Kurz nach der Ermordung Caesars benannte man den 7. Monat nach ihm, Julius. Einige Jahre später den 8. nach dem ersten Kaiser, Augustus. Der julianische Kalender trat nach und nach im gesamten Römischen Reich in Kraft, bis er sich im 4. nachchristlichen Jahrhundert in ganz Europa durchgesetzt hatte. Er besaß einfach viele Vorteile, so Dieter Behermann. Das ist einfach die praktischste kalendarische Form, die man sich denken kann. Und zwar, weil die Natur uns diese Einheiten vorgibt. Also der Tag ist vorgegeben, da können wir nichts dran ändern. Und natürlich, das Jahr ist auch vorgegeben. Wenn die Erde einmal um die Sonne gelaufen ist, dann ist eben ein Jahr vorbei und dann fängt ja alles wieder sozusagen von vorne an. Dann kommt der Frühling wieder, dann kommt der Sommer wieder. Na, und die Monate sind eben auch vorgegeben. Alle anderen Systeme sind künstlicher Art und weniger zweckmäßig. Unsere heutigen Namen der Monate folgen der römischen Tradition. Denn sie sind teilweise nach Göttern benannt, die in der Antike eine Rolle spielten, da sie als Herrscher der Tage und Stunden galten. Die Astrologie hat eine große Bedeutung gehabt, denn es waren ja zunächst die Götter, die durch die Planeten verherrlicht waren. Und eigentlich hatte man die Götter abgebildet auf den Monatsnamen. Götter, Planeten und kultische Handlungen. Diese Mixtur bestimmt die Namen unserer heutigen Monate und Wochentage. Der Name Februar kommt vom lateinischen Verb februare für sühnen oder reinigen. Im altrömischen wie im julianischen Kalender war das der Unterweltsmonat, in dem der Mensch seine Sünden bereuen sollte. Aprilis geht wahrscheinlich auf das Wort aperire zurück, öffnen oder aufgehen von Knospen. Unser Donnerstag meint den germanischen Gott Donar, der englische Saturday huldigt dem Gott Saturn, der französische Dienstag, Mardi, erinnert an den Kriegsgott Mars. Und an unserem Freitag sollte man sich auf die Suche nach der großen Liebe machen, denn der ist nach der germanischen Göttin Freya benannt. Sie symbolisiert Fruchtbarkeit, Lust und Erotik. Doch auch der julianische Kalender erwies sich als nicht so genau, wie seine Schöpfer es sich vorgestellt hatten. Das hängt nur wieder damit zusammen, dass die Länge des Jahres genau genommen 365,242220 Tage beträgt. Also nach dem Ablauf von dieser Anzahl von Tagen ist die Erde einmal um die Sonne gelaufen. Der julianische Kalender nahm aber 365,25 Tage für den Erdumlauf an. Ein minimaler Unterschied, der allerdings zu einem Problem wurde. Diese kurze Zeitspanne addierte sich nämlich in einigen Jahrhunderten zu ganzen Tagen. Die Berechnung eines der höchsten Feste der Christenheit, nämlich Ostern, wurde damit unzuverlässig. Nach der julianischen Kalenderrechnung stimmten der erste Frühlingsvollmond, die Tag- und Nachtgleiche sowie das Osterdatum nicht mit dem Naturzyklus überein. Dadurch gerieten andere christliche Feiertage ebenfalls aus der Spur, die sich nach der Auferstehung des Erlösers richten, zum Beispiel Christi Himmelfahrt. Viele Menschen beunruhigte das, weil ihnen die genaue Datierung hoher christlicher Festtage einen Halt in ihrem alltäglichen Leben gab. Im 15. Jahrhundert regte der Theologe und Philosoph Nikolaus von Kues als einer der ersten die Reform des julianischen Kalenders an. Es folgten ihm jedoch zunächst nur wenige. Zumal man sich mit dem zwar fehlerhaften, aber praktikablen julianischen Kalender arrangiert hatte. Warum sich der Reformstau dann schließlich doch auflöste, erläutert der Kalenderforscher Winfried Görke. Man muss wohl sagen, aus der heutigen Sicht, dass es gerade das Zeitalter der Renaissance war, dass die Wissenschaft erkannt hatte, dass wenn man nichts macht an der Reform, halt die Differenz immer größer wird. Es war Papst Gregor der 13., der einen neuen Kalender in Auftrag gab. Doch das ist nicht ganz richtig, so Winfried Görke. Es ist kein neuer Kalender. Wir reden von einer Reform, der gregorianischen Kalenderreform. Das heißt, der alte Kalender wurde nur an ganz kleinen Stellen korrigiert. Das Konzil von Trient, das zwischen 1545 und 1563 stattfand, hatte es zu den wichtigsten Aufgaben des Papstes erklärt, Ostern und die damit zusammenhängenden Feiertage wie Aschermittwoch und Pfingsten verbindlich festzulegen. Dass dies ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt akut wurde, hängt mit der Reformation zusammen. Die katholische Kirche musste und wollte Flagge zeigen. Eine Neuordnung des Kalenders schien ihr dazu das geeignete Mittel. Als Vater des neuen Kalenders gilt der italienische Astronom und Philosoph Aloysius Lilius. 1582 legte die päpstliche Anordnung fest, dass in diesem Jahr 10 Tage aus dem Kalender gestrichen werden. Genauer gesagt, der Zeitraum vom 5. bis 15. Oktober. Darüber hinaus erkannte die päpstliche Kommission die Notwendigkeit einer weiteren Korrektur, das sogenannte Schaltjahr. Denn die Sonnenumrundung der Erde dauert, so der Astrophysiker Dieter B. Hermann, sagen wir mal, rund 365, ein Vierteltag. Ja, was soll man da machen? Also der Vierteltag wird natürlich erstmal ignoriert und nach 4 Jahren ist er eben aufgelaufen zu einem ganzen Tag. Und den müssen wir dann dazu nehmen, diesen ganzen Tag, damit das alles in der Balance bleibt. Es waren zunächst die katholischen Länder, die die neuen Berechnungen akzeptierten und als verbindlich einführten. Das System erwies sich als so stabil, dass nach und nach auch die Protestanten zustimmten. In den Ländern der orthodoxen Kirche blieb man länger bei der alten julianischen Zeitrechnung. Das bekannteste Beispiel ist hier die sogenannte Oktoberrevolution, die nach gregorianischem Kalender im November stattfand. Heute ist die Reform Papst Gregors in den meisten Ländern der Erde angenommen. Zwar rechnen die jüdischen und islamischen Kalender anders als der gregorianische, doch durch die Internationalisierung von Handel und Verkehr hat sich ein für alle gültiges Kalendersystem als ausgesprochen praktisch erwiesen. Mittlerweile legt sogar die Internationale Organisation für Normung, kurz ISO, fest, wie Jahre, Tage und Stunden im internationalen Schriftverkehr darzustellen sind. Die nationale Variante des ISO ist das Deutsche Institut für Normung mit Sitz in Berlin. Gregor Roschkowski ist dort Projektmanager. Umgeben von surrenden Hochleistungsrechnern erläutert er, dass der erste Tag eines neuen Jahres nicht unbedingt auch der Beginn der ersten Woche ist. Der Kalender beginnt ja in jedem neuen Kalenderjahr mit Woche 1. Die Woche 1 heißt aber, es darf die Woche 1 nur als Woche 1 benummert werden, wenn diese mindestens 4 Tage enthält. Wenn wir jetzt den Jahreswechsel auf den Freitag haben würden, wäre das jetzt nicht die Woche 1, sondern das müsste dann eben von Montag dann wieder beginnen. Es hat lange gedauert, bis sich die Menschheit einen Kalender konstruieren konnte, der die größtmögliche Übereinstimmung mit den natürlichen und astronomischen Gegebenheiten aufweist. Ruhigen Gewissens können wir also am 31. Dezember auf das neue Jahr anstoßen. Allerdings weist der Astrophysiker Dieter B. Herrmann auf einen kleinen Schönheitsfehler hin. Sie können genau genommen nicht mal auf das neue Jahr genau anstoßen. Denn die Frage ist ja, ist es gerade ein Schaltjahr oder ist es kein Schaltjahr? Und wenn es kein Schaltjahr ist, dann sind Sie ja ziemlich weit weg. Wenn das nächste Jahr beispielsweise ein Schaltjahr wäre, dann sind Sie ja schon praktisch fast diesen ganzen Tag weg von der Übereinstimmung zwischen Himmelsanblick und Kalender. Und trotzdem fangen Sie alle um 31.12. um 0 Uhr an, Ihre Raketen zu zünden. Also das interessiert dann keinen. Die Frühgeschichte unseres Kalenders. Michael Reitz hat beschrieben, wie mühsam es war, über die Jahrtausende Zeit und Feste zu koordinieren und in einen wiederkehrenden, regelmäßigen Ablauf zu bringen. Gesprochen hat Julia Fischer, Ton und Technik Sieglinde Herrmann, Regie führte Martin Trauner, Redaktion Thomas Morawetz. Eine Podcast-Folge von Radio Wissen.